WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Wünscht dir was im WDR 3 Hörspiel heute mal wieder. Wenn Sie ein Hörspiel unbedingt nochmal hören wollen, dann schreiben Sie uns gerne über unsere Seite hörspiel.wdr.de. Vielleicht können wir Ihren Wunsch ja erfüllen. So wie heute, da wurde sich der Krimi Mord am See gewünscht, eine blutige japanische Liebesgeschichte, in der es um eine wütende Geliebte von einem Art Director geht. Sie wäre aber gerne mehr als nur die Geliebte, aber er ist nicht bereit, seine Familie für sie aufzugeben. Eine düstere Analyse der japanischen Gesellschaft. Mord am See von Keigo Higashino. Aus dem Japanischen von Katja Bussen. Bearbeitung Stefan Repplinger. Regie Jörg Schlüter. Ich hab dich noch gar nicht erwartet. Wir waren früher fertig. Ist das Ihr Mann, Minako? Shunsuke Namiki. Freut mich, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Fujima, mein Name. Das ist Kazue, meine Frau. Guten Tag. Und das ist Herr Sakazaki, Yotaro Sakazaki. Angenehm. Ebenso. Wollen wir nicht aufhören jetzt, wo Herr Namiki auch da ist? Das Abendessen muss ja noch vorbereitet werden. Sie haben völlig recht, gehen wir. Herr Fujima, ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie sich so freundlich meiner Frau und meines Sohnes angenommen haben. Bitte Sie, ich stelle ja nur das Ferienhaus zur Verfügung. Sie müssen sich nicht verpflichtet fühlen. Danke. Minako hat uns von Ihnen erzählt. Hoffentlich nur Gutes. Ja, ja, so allerlei. Wo sind denn die Kinder? Um diese Zeit lernen sie noch. Jetzt noch? Na ja, so langsam dürften sie aufhören. Um 6 gibt es Abendessen, davor ist Freiluftprogramm angesagt. Freiluftprogramm? Zeichnen im Freien. Die Kinder sitzen ja den ganzen Tag in einem Zimmer. So? Die arbeiten den lieben langen Tag? Immerhin sind Sommerferien. Die müssen büffeln, damit sie die Aufnahmeprüfung schaffen. 7:30 aufstehen, Frühstück, kurze Pause, von 9 bis 12 Unterricht. Dass man morgens am besten lernt, ist ja bekannt. Das schon. Mittagessen, Unterricht bis 4, Freiluftprogramm. Und vielleicht können Sie nach dem Abendessen spielen? Aber ja, bis 9. Zwischen 9 und 11 wird Selbststudium empfohlen. Selbststudium? Das ist freiwillig. Aber alle machen mit. Ist das nicht großartig? Unsere Kinder sind eben motiviert. Shota auch? Shota? Ja, doch. Kommen Sie, Herr Namiki. Ich zeige Ihnen das Haus. Das ist unser bescheidenes Feriendomizil. Sehr hübsch. Nehmen Sie Platz. Etwas zu trinken? Einen isotonischen Durstlöscher? Etwas anderes? Danke, nein. Seien Sie ehrlich. Sie sind dagegen, dass Ihr Sohn auf eine Privatschule wechselt. Nein, nein, nicht dagegen. Wenn Schrutter auf so eine Schule gehen will, wunderbar, gerne. Aber ich möchte ihn nicht dazu zwingen. Lieber Herr Namiki, Sie vertreten eine Standardmeinung. Standard, das heißt in diesem Fall die Durchschnittsmeinung. Sie glauben, dass die Betroffenen, nicht die Eltern entscheiden sollten. Die Betroffenen? Ach, Sie meinen die Kinder, nicht? Ach, wissen Sie, Herr Fujima, ich war auch mal ein Kind. Ich wollte spielen. Kinder wollen spielen. Richtig. Kinder gehen immer den Weg des geringsten Widerstands. Das ist natürlich. Aber glauben Sie wirklich, dass ein 12-Jähriger so weit vorausdenkt, um sich freiwillig fit für eine Privatschule zu machen? Die Aufnahmeprüfungen für die Shubunkan-Mittelschule sollen die Hölle sein. Ungern mute ich Shota so etwas zu. Ja, sicher verlangen diese Prüfungen den Kindern Opfer ab. Es geht um Wettbewerb. Privatschule heißt Auswahl der klügsten Köpfe. Das ist Wettbewerb. Und unsere Gesellschaft lebt vom Wettbewerb. Sie sind doch Art Director, Herr Namiki. Mhm. Dann wissen Sie, dass sich nur durchsetzt, wer kämpft. Ich hoffe, dass mein Kind mehr erreicht als der Durchschnitt. Das erhoffe ich mir von Shota auch. Ja, ja, ich mir auch. Na, sehen Sie, schließlich besitzen wir die finanzielle Potenz, unsere Racker angemessen zu fördern. Willst du dich nicht umziehen vor dem Essen? Ich zeig dir die Zimmer. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Klang das wie im Buche steht. Kinder wollen spielen. Kein Wunder, dass sich Minako andauernd über ihn beschwert. Bildet sich ein, anti-autoritär zu sein. Entzieht sich aber in Wahrheit bloß der Verantwortung. Was ja wohl nicht anders zu erwarten war. Weil Shota nicht von ihm ist? Ich glaube, dass das für einen Mann eine Rolle spielt. Oder etwa nicht. Und hier sollen wir zu dritt schlafen? Shota schläft drüben. In der Blockhütte. Genau. Mit den anderen Kindern und dem Lehrer. Ist schließlich ein Seminar und kein Familienausflug. Euren Standpunkt habe ich inzwischen verstanden. Teilen kann ich ihn nicht. Musst du auch nicht. Es genügt, wenn du dich raushältst. Ach so. Raushalten soll ich mich. Wo sind die anderen? Sakitanis helfen Herrn Tsukumi. Wer ist das? Der Lehrer. Wir wechseln uns damit ab, ihm zu helfen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Aber immer wie es dir in den Kram passt, nicht wahr? Minako, ich wollte uns eine Chance geben. Eine letzte Chance. Ja? Herr Namiki, jemand von Ihrer Firma ist da. Hast du nicht gehört? Jemand von deiner Firma ist da. Ah, da kommt er ja. Jemand von Ihrer Firma erwartet Sie. Ich hab's gehört. Guten Tag, Herr Namiki. Frau Takashina. Sie haben etwas vergessen. Ohne diese Unterlagen können Sie doch gar nicht arbeiten. Unterlagen? Was? Ach so, ich sehe es. Besten Dank. Keine Ursache. Wirklich wunderschön hier. Tokio gleicht einer Waschküche. Aber bei Ihnen ist es angenehm kühl. Ist das Ihre Frau? Verzeihen Sie, dass ich Sie nicht gleich vorgestellt habe. Eriko Takashina, eine Mitarbeiterin. Minako, meine Frau. Guten Tag. Sie haben es gut getroffen. Mit einem Mann, der Sie ins Ferienhaus entführt. Finden Sie? Frau Takashina kann nicht wissen, dass wir keineswegs hier sind, um die Füße hochzulegen. Die Kinder pauken für die Mittelschulprüfung. Aber Sie pauken doch nicht. Entschuldigen Sie jedenfalls die Störung. Sie gehen schon, aber wollen Sie nicht wenigstens eine Tasse mit uns trinken? Sehr freundlich, aber ich bin heute nur Kurier. Also bis dann im Büro. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Takashina. Wiedersehen, Frau Takashina. Wer ist denn das? Wer? Na, die Frau da, die mit dem Lehrer spricht. Das weiß ich. Vielleicht eine Bekannte von Herrn Tsukumi. Nimm das Fernglas runter. Schämst du dich nicht? Kann ich mal deinen roten Stift haben? Na klar. Eine Bekannte? Danke, Shota. Warum sollte die hierher kommen? Ziemlich hübsch. Gute Figur. Seine Freundin womöglich. Die würde wohl kaum hier auftauchen. Da hast du recht. Die beiden führen jedenfalls ein ernstes Gespräch. Sehr ernst. Na bitte. Da mach dir mal keine falschen Hoffnungen. Apropos, wie sieht es denn jetzt aus? Wie sieht was aus? Stell dich nicht so dumm. Macht Minako mit? Ich krieg diese verdammten Bäume nicht hin. Nimm mal den. Du scheinst ja ein großes Interesse an Minako zu haben. Ich habe großes Interesse an unserer Zukunft. Fertig, Frau Sekitani. Sag mal, Shota. Ah, du hast das Haus gemalt. Schau mal, Takashi, wie gut er deinen Wagen hingekriegt hat. Mhm. Nicht schlecht. Im Malen bist du wirklich gut. Das hast du wohl von deinem Papa. Wenn nur Haruki auch so schön malen könnte. So, Kinder, kommt. Packt eure Malsachen zusammen. Abendessen. Und? Wie läuft's mit dem Lernen? Ganz okay. Von morgens bis abends Unterricht ist ganz schön stressig, oder? Ist halt so. Wenn du nicht auf diese Schule willst, musst du es nicht, das weißt du doch. Shota ist ein ausgezeichneter Schüler. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich um die Kinder kümmern, Herr Tsukumi. Da haben wir Ihnen ganz schön was aufgebürdet. Aber was? Das ist überhaupt keine Last. Shota hat eine sehr gute Erziehung genossen. Als Lehrer merke ich so etwas sofort. Das geht nicht auf mein Konto. Aber Sie sind doch den weiten Weg hergekommen. Das setzt großes Interesse. Oh, ich sehe unser Gast. Entschuldigen Sie mich. Ein Gast? Noch einmal herzlich willkommen, Frau Takashina. Wie bitte? Guten Abend zusammen. Die Gelegenheit war zu verlockend. Wollten Sie nicht direkt nach Hause fahren? Schon, aber auf dem Weg habe ich Ihren Privatlehrer, Herrn Tsukumi, getroffen. Na, und der hat mich zum Abendessen eingeladen. Seien Sie gnädig, Herr Namiki. Ihre bezaubernde Mitarbeiterin hat auch ein wenig Entspannung verdient. Das ist nett. Dann haben wir doch gleich eine richtige kleine Party. Oh weh, Sie müssen sich ja mit uns gelangweilt haben, Herr Sakazaki. Darf ich Ihnen etwas von dem gegrillten Fisch auftun? Aber sehr gerne. Ja? Hast du dir schon überlegt, was du vor dem Zu-Bett-Gehen arbeitest? Japanisch. Wie viele Seiten? Weiß nicht. So geht es aber nicht. Man muss sich vorher überlegen, wie viele Seiten. Das wird nur rumgegammelt. Gut, dann bestimme ich es eben. 3 Seiten, verstanden? Und wenn noch Zeit ist, schaust du dir auch Mathe an. Darin bist du besonders schwach. Sag mal, Naoto, ist Shota wirklich so gut? Na los, geh zu den anderen. Warum fragst du nach Shota? Aber der Lehrer sagte doch vorhin... Quatsch, der wollte nur höflich sein. Aber was, wenn Shota besteht und Naoto nicht? Hör auf damit, du sprichst von meinem Sohn. Ja, aber... Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, das weißt du doch. Eine reizende Gesellschaft. Warum hast du dein Handy abgestellt? Ich habe dich ein paar Mal angerufen. Ach so, warum? Ich wüsste gern, was das Ganze soll. Was denn? Es gibt überhaupt keinen Grund, hier aufzukreuzen. Ich führe nur deine Anweisungen aus, Shunsuke. Ich kann mich nicht erinnern, dir aufgetragen zu haben, hierher zu kommen. Stimmt. Aber etwas anderes, oder? Deswegen hättest du nicht zu kommen brauchen, Eriko. Ganz im Gegenteil, du kannst mehr über Minako und ihren Lover herausfinden, wenn sie nicht hier sind. Ich habe schon das meiste herausgefunden. Unter anderem habe ich ein paar hochinteressante Fotos im Gepäck. Fotos? Wer ist es? Tsukumi? Wir werden beobachtet. Kennst du das Lakeside Hotel? 10 Kilometer von hier? Treffen wir uns in der Lounge um 10, nein, besser um 10:30. Bist du dort abgestiegen? Ich denke, du willst hier übernachten. Wäre dir das lieber, mein Schatz? Den Namen. Sag mir nur den Namen. Ich kann nicht. In 2 Stunden. Was will die hier? Das weißt du doch. Taucht hier auf und lässt sich auch noch einladen. Diese Dreistigkeit. Ich hatte was im Büro liegen lassen. Das kannst du einer anderen erzählen. Hör zu, Minako, ich muss später nochmal weg. Ein Problem mit dem Werbevideo, an dem wir seit ein paar Tagen sitzen. Du kommst an und fährst gleich wieder ab. Bis morgen Mittag hätte ich das gerne erledigt. Shunsuke, sag mir bitte, was los ist. Ich habe es dir doch gerade erklärt. Es gibt ein Problem. Es gab doch noch nie ein Problem und ausgerechnet jetzt. Das würdest du doch nicht verstehen. Herr Tsukumi, haben Sie etwas vergessen? Nein, aber meine Schuhe sind nicht mehr da. Das heißt, einer ist weg. Vielleicht hat der Sekitani die falschen angezogen. Aber nur einer. Schon komisch. Haben Sie Ihre Schuhe auch bestimmt vor der Tür abgestellt? Aber wenn ich es Ihnen doch sage, Frau Namiki, ich habe schon überall gesucht. Er ist weg. Vielleicht hat ihn eine streunende Katze weggeschleppt. Seit wann können Katzen die Tür öffnen? Oder eines der Kinder. Da hilft alles nichts. Wir müssen draußen nachschauen. Sehen Sie was, Herr Fujima? Hier ist nichts. Hier, richten Sie mal die Lampe hierher, ja? Was machen Sie denn da? Wir suchen meinen Schuh. Ihren Schuh? Ich muss leider noch mal weg, nach Tokio. Diese Zeit? Nicht zu ändern. Meine Frau wird es Ihnen erklären. Bis morgen. Fahren Sie vorsichtig. Dort ist er. Tatsächlich? Dort neben dem Busch. Das ist mein Schuh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. und entschuldigen Sie die Aufregung. Es muss doch eine Katze gewesen sein. Muss wohl. Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich bei dem Herrn kassieren? Wir schließen gleich. Sie schließen schon? Bedauerlich. Ich erwarte jemanden, aber bin wohl ohnehin versetzt worden. Oh, das tut mir leid. Schon gut. Hallo? Ich bin's. Was ist denn? Man hat mich gerade informiert, dass das Problem inzwischen gelöst ist. Ich komme zurück. Du kommst zurück? Ja, in spätestens 20 Minuten bin ich wieder bei euch. Ist irgendwas, Minako? Was soll sein? Ich habe nur noch nicht mit dir gerechnet. Soll ich nicht zurückkommen? Nein. Komm. Guten Abend, Herr Namiki. Entschuldigen Sie, dass ich so spät zurückkehre. Das Problem in Tokio hat sich unerwartet erledigt und... Darüber lassen Sie sich mal keine grauen Haare wachsen. Herr Sekitani, Sie sind alle noch wach? Ist was passiert? Wo ist Minako? Ich habe doch gerade eben noch mit ihr telefoniert. Da sitzt sie. Minako! Was tust du da auf dem Boden? Steh auf! Bist du verletzt? Schau dir an, was passiert ist. Dort. In unserem Zimmer. Eriko. Ich habe sie umgebracht. Ich habe deiner Geliebten den Schädel eingeschlagen. Was hast du getan? Herr Namiki, es gibt eine Erklärung. Fassen Sie sich. Mich fassen? Kurz nachdem Sie weg waren, ist die Dame zurückgekommen. Frau Takashina, meine ich. Sie sagte, sie müsse dringend Minako sprechen. Das kann Ihnen doch Minako alles ganz in Ruhe erzählen. Ja, lassen wir die beiden allein. Nein, bitte bleiben Sie. Das macht es für mich einfacher. Willst du mir nun endlich sagen, was passiert ist? Wir haben über dich geredet. Über mich? Frau Takashina hat Minako gebeten, sich von Ihnen zu trennen. Unsinn. Doch, das hat sie gesagt. Frau Takashina war mit Ihnen liiert, nicht wahr? Entschuldigen Sie, würden Sie uns jetzt vielleicht doch für einen Augenblick allein lassen? Die anderen wissen alles. Ich will, dass Sie bleiben. Sie hat gesagt, sie kriegt ein Kind von dir. Ich glaube das einfach nicht. Es wäre besser, wenn ich mich sofort und ohne Aufhebens von dir trennte, hat sie gesagt. Ich gebe zu, dass ich mal etwas mit ihr hatte, aber das ist schon... Hör auf zu lügen! Was nützt das denn jetzt noch? Wenn ich mich nicht von dir trennte, machte sie es überall bekannt, dass sie ein Kind von dir kriegt, hat sie gesagt. Unsere Familie wäre kaputt. Shota hätte keine Ruhe mehr, sich auf seine Prüfungen vorzubereiten. Seine Zukunft wäre verpfuscht, hat sie gesagt. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich musste sie zum Schweigen bringen. Ich packte die Lampe und... Ihre Ehe geht uns als Außenstehende natürlich nichts an, nur... Herr Namiki, was wollen Sie jetzt tun? Was meinen Sie damit? Naja, irgendetwas muss ja getan werden. Die Polizei haben Sie wohl schon verständigt. Nein. Das wäre das Erste, denke ich. Ich glaube nicht, dass es sehr weise wäre, die Polizei zu rufen. Worauf wollen Sie hinaus? Erlauben Sie mir eine Frage. Ist Frau Takashina wirklich gekommen, um Ihnen etwas zu bringen? Ich bezweifle das. Und was glauben Sie? Ich glaube, sie ist gekommen, um einer Frau und Mutter ihren Mann und einem Sohn seinen Vater wegzunehmen. Und wenn es so wäre? Wenn es so wäre, wüsste niemand von ihrem Ausflug hierher. Sie sagt, sie hätte Urlaub eingereicht. Na bitte! Na bitte was? Herr Namiki, wäre es Ihnen denn recht, wenn Minako in Handschellen abgeführt würde? Sie selbst wären in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Sie verlieren ihre gesellschaftliche Stellung. Die Presse würde sich auf unser aller Privatleben stürzen. Die Kinder könnten die Prüfungen vergessen. Es wäre alles vorbei. Es tut mir so leid. So leid. Es ist meine Schuld. Und ich reiße sie damit hinein. Aber Minako, machen Sie sich um uns keine Sorgen. Sie sind unsere Freundin. Wir alle wollen Ihnen helfen. Ich glaube, sogar Ihr Mann. Aber was soll ich denn tun? Hier liegt eine blutige Leiche! Wollen wir Herrn Namiki nicht von unserem Plan erzählen? Wir sollten ihn einweihen. Was für ein Plan denn? Nicht so laut. Sonst wacht Kimiko noch auf. Sie ist sehr krank und braucht von der ganzen Sache gar nichts mitzubekommen. Ebenso wenig wie ihr Mann. Wo steckt Sagazaki? Na, in der Hütte, bei den Kindern. Das trifft sich gut. Lasst uns nach unten gehen. Ich koche uns Kaffee. Es gibt nur eine Möglichkeit, Ihre Frau vor dem Gefängnis zu bewahren. Wir müssen die Leiche beseitigen. Nein, das ist Wahnsinn! Das ist der helle Wahnsinn! Nun hören Sie ihm doch erst mal zu. Wie wollen Sie die Leiche beseitigen? Sobald sie entdeckt wird und ihre Identität herausgefunden ist, sind wir dran. Wir werden eben dafür sorgen, dass man sie nicht findet. Und wenn man sie doch findet, dass ihre Identität auf immer verwischt ist. Wenn wir uns um das Gesicht und die Finger kümmern, müsste doch alles in Ordnung sein. Die Zähne. Die Zähne. Richtig. Wissen Sie überhaupt, was Sie da reden? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn! Nun, was wir vorhaben, mag Ihnen ja vielleicht wahnsinnig erscheinen, aber bitte, es ist doch für Ihre Frau. Haben Sie schon einmal etwas von DNA-Untersuchungen gehört? Frau Takashinas DNA wird wohl kaum in irgendeiner Kartei gespeichert sein. Sie erlauben. Wegen der Feuergefahr ist das Rauchen am Abend eigentlich untersagt. Aber... Und wo wollen Sie sie verschwinden lassen? In einem Loch? Zu unsicher. Jemand könnte sie ausgraben. Nicht Erde. Wasser. Sie denken nicht etwa an den Himegami-See. Das ist sicher. Und geht schnell. Sie meinen hin zum See und hinein mit der Leiche. Genau. Und wenn wir uns dazu entschließen sollten, dann sofort. Hin und hinein. Was hätten Sie ganz alleine getan? Hm? Nun haben Sie so viele Helfer, Herr Namiki. Ist das nicht geradezu ein Glücksfall? Ein Glücksfall? Das nennen Sie einen Glücksfall? Aber bitte, meine Herren. Wir alle wissen, wie Sie das meinen, Herr Sekitani. Doch bedenken Sie auch, dass es ja Namiki am schwersten getroffen hat. Immerhin hat er eine liebe Freundin verloren. Danke fürs Mitleid. Verzeihen Sie. Vielmals. Also, es liegt nun an Ihnen, Herr Namiki. Wie wollen Sie verfahren? Taucht eine Leiche nicht nach einer Weile aus dem Wasser auf? Wir werden sie in Plastik wickeln und beschweren. Wir dürfen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Wir dafür sorgen, dass sie im Fall des Falles nicht identifiziert werden kann. Finger, Gesicht, Zähne haben wir gesagt. Stimmt's? Zerschmettern? Ja. Man darf sie nicht identifizieren können. Das Gesicht muss man doch vielleicht nicht unbedingt... Ich habe mal gehört, dass langes im Wasser liegen die Leiche entstellt. Aber nicht die Zähne. Dafür müssen wir schon sorgen. Schon gut. Ich mach's. Es wäre natürlich das Beste, wenn Sie das übernehmen würden. Wenn Sie mir nur für eine Weile Ihre Taschenlampen überlassen und sich dann entfernen wollen. Ein schwerer Tag für Herrn Namiki. Hat er diese vorwitzige Person hergelockt oder wir? Ja, schon, aber... Oh. Oh, ist das schrecklich. Himmel, wie furchtbar. Schauen Sie doch nicht hin, Mann. Sind Sie fertig? Nein. Die Schläge waren vermutlich zu schwach. Ich bin fertig. Haben Sie die Zähne erwischt? Ich habe nicht nachgesehen. Das wird schon in Ordnung sein. Dreimal haben Sie, ich denke... Lassen Sie mich die Sache begutachten, ich bin Arzt. Schauen Sie weg, meine Herren. Sie haben vielleicht Nerven? Ja. Ja, sieht so aus, als müssten wir uns keine Sorgen mehr machen. Also, ins Boot. Ja. Wie war's? War alles nach Plan. Ist die Leiche ganz gesunken? Ja, nachdem, was wir mit ihr angestellt haben, glaube ich nicht, dass sie uns noch mal belästigen wird. Du kannst dich bei den anderen bedanken, Minako. Lassen Sie es gut sein, Herr Namiki. Minako ist für das, was geschehen ist, nicht allein verantwortlich. Das haben wir in ihrer Tasche gefunden. Ein Schlüssel des Lakeside Hotels. Sie hatte also von Anfang an vor, in der Nähe zu übernachten. Ob sie jemanden erzählt hat, dass sie ihnen hinterherfährt? Kaum. Niemand wusste von unserer Beziehung. Das war anzunehmen. Gut. Gut, dass wir wissen, wo sie abgestiegen ist. Sehr gut. Andernfalls hätte man dort früher oder später Alarm geschlagen. Die Dame muss also wieder zurück nach Tokio. Die Dame ist tot. Ich meine, es muss so aussehen. Als ob. Sie muss im Lakeside auschecken. Jemand, der als Frau Takashina verkleidet ist, muss auschecken. Nein. Eine Maskerade fällt nur auf. Wir müssen es ganz natürlich aussehen lassen. Das könnte ich übernehmen. Kriegen Sie das hin? Ja, lassen Sie mich das übernehmen. Du bist doch nicht so kaltblütig, dich beim Portier als die Frau abzumelden, die du gerade... Doch. Die einzige Person unter uns, die der Toten ähnelt, ist Minako. Minako ist jünger als wir und attraktiver. Das Gepäck muss weggeschafft werden. Sie dürfen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Check-out ist in solchen Hotels meistens gegen 11. Um diese Zeit ist auch am meisten los. Das müssen wir ausnützen. Am besten, Sie fahren jetzt hin, warten bis 10 und checken dann aus. Danach sind Sie dran, Herr Namiki. Ich? Um was zu tun? Sie müssen das Gepäck zurück nach Tokio bringen. Es wird vielleicht herauskommen, dass Frau Takashina hierher gefahren ist. Aber sie ist nach Tokio zurückgekehrt. Damit es so aussieht, bringen wir ihr Gepäck zurück und stellen es in ihrem Apartment ab. Ich verstehe. Ich werde sie begleiten. Nach Tokio? Alleine macht man Fehler. Oh, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Kimiko Sakazaki. Shunsuke Namiki. Minakos Mann. Guten Morgen. Die anderen schlafen noch. Sie können nicht schlafen, Herr Namiki. Ich sehe es. Wissen Sie, ich habe auch beunruhigende Träume. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber gern. Hier, nehmen Sie sich eine Decke. Sie müssen auf sich aufpassen. Ach, das sagen alle. Mein Mann war dagegen, dass ich in diesem Zustand mitkomme. Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich auch keine Lust. Aber zu Hause in Tokio... Alleine mit der Schwiegermutter. War auch keine angenehme Aussicht. In den meisten Familien liegt das eine oder andere im Argen. Ich hatte angenommen, dass Sie gar nicht kommen werden. Weil Shota nicht mein Kind ist. Es hieß, Sie hätten kein Interesse an Prüfungsvorbereitungen. Und doch bin ich gekommen. Mit Ihrem Erscheinen haben Sie wahrscheinlich die Pläne einiger Leute durchkreuzt. Was wollen Sie damit sagen? Lieben Sie Ihre Frau? Ob ich... Seltsame Frage. Wenn Sie Ihre Frau lieben, sollten Sie die Beziehung zu diesen Leuten unterbinden. Diese Leute? Wen meinen Sie? Die Fujimas? Die Sekitanis? Warum? Sie sind nicht normal. Inwiefern? Und ich glaube, Minako ist noch nicht so weit. Sie dürfte noch nicht so weit sein. Frau Sakazaki, bitte erklären Sie mir... Hüten Sie sich vor den Sekitanis. Vor allem vor den Fujimas. Ich muss ins Bett. Bitte bleiben Sie. Ich bin müde. Ich bin krank. Ihre Frau hat sich tapfer geschlagen, finden Sie nicht auch? Es lief alles exakt so, wie Sie es vorausgesehen haben. Nur Sakazaki hätte uns nicht unbedingt begegnen müssen. Stimmt. Was hat er morgens auf der Straße zum Hotel zu suchen? In seinem Alter sitzt man die ersten Polster an. Er tut etwas für seine Figur, er fährt Rad. Mag sein. Mag sein. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ach, nichts weiter. Es ist nur... Was? Ich bin Ihnen natürlich dankbar, dass Sie bereit sind, Minakos Verbrechen zu decken. Und doch frage ich mich, ob es richtig ist, was wir... Dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Es gibt kein Zurück mehr. Herr Namiki, ich habe eine Frage, auf die ehrlich zu antworten ich Sie bitten muss. Hatten Sie die Absicht, sich scheiden zu lassen und mit dieser Frau zusammenzuleben? So weit hatte ich... Noch nicht gedacht. Wirklich. Haben Sie dieser Dame nicht zumindest Hoffnung auf eine Ehe gemacht? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Alle Männer dieser Welt sind schließlich gleich. Aber eins will mir nicht in den Kopf. Dass Sie Ihrem Jungen so etwas antun wollten. Können Sie Shota denn nicht wie Ihr eigenes Kind lieben? Ich habe es versucht. Wissen Sie, für uns ist keine Anstrengung damit verbunden. Keine Anstrengung? Wir lieben unsere Kinder, ohne auch nur darüber nachzudenken. Meine Frau lieben Sie wohl auch, ohne darüber nachzudenken. Was wollen Sie denn damit sagen? Gibt es womöglich einen besonderen Grund, weshalb Sie sich so für Minako einsetzen? Konkret. Dass Minako und ich eine besondere Beziehung pflegen. Lassen Sie mich raten, Sie haben mit Kimiko gesprochen, stimmt's? Frau Sakazaki hat damit nichts zu tun. Sie mag uns nicht, das weiß ich wohl. Aber haben wir Ihre Frage nicht schon längst beantwortet? Minako gehört für uns zur Familie. Undenkbar, einen Mörder in der Familie zu haben. Undenkbar, auch mit einem Mitglied der eigenen Familie ein Liebesverhältnis zu unterhalten. Das wäre ja geradezu... Wie kommen Sie darauf, dass Ihre Frau ein Verhältnis hat? Ich habe Beweise. Welche denn? Zum Beispiel ein Kondom. In Ihrer Handtasche. Obwohl wir nie verhüten. Das gibt in der Tat Anlass zu bestimmten Vermutungen. Wollen Sie beichten? Gut, beichten wir. Minako fasziniert mich. Mit anderen Worten, sie interessiert mich. Sie sind ganz schön unverfroren. Sie ist schön. Viel reizvoller als Frau Takashina, nebenbei bemerkt. Aber das Kondom, das Sie gefunden haben, lieber Herr Namiki, bedeutet etwas ganz anderes als das, was Sie sich zusammenreimen. Etwas, das Ihre dürftige Fantasie weit übersteigen dürfte. Schauen Sie nach vorn! Wir wollen doch keinen Unfall. Und vor allem keine Polizei. Nachdem was geschehen ist. Ach, da kommen ja die Partylöwen. Wie war's denn gestern Abend? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ach, kommen Sie. Ich finde es schon gemein, dass Sie mich von Ihren Vergnügungen ausschließen wollen. Ich wollte Frau Takashina in Ihrem Hotel besuchen. Und wen sehe ich da aus der Lobby treten? Minako. Wo ist denn die schöne Eriko? Sie ist tot. Ihre Witze waren schon mal besser. Frau Takashina ist tot. Minako hat sie umgebracht. Sie hat sie... Es ist wahr. Sie hat mich erpresst. Und wie... Herr Namiki, Herr Sekitani und ich haben die Leiche heute Nacht in den Himigami-See entsorgt. Das klingt ja, als ob Sie eine Matratze zum Sperrmüll geworfen hätten. Ich habe es mir angewöhnt, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Zurück können wir nur nicht mehr. Deshalb müssen wir auch Sie um Ihre Hilfe bitten. Sie wollen Kimiko und mich zu Ihren Komplizen machen? Das wollen Sie tun? Bitte, Jotaro. Kommt gar nicht in Frage. Bei aller Liebe, das... Da können Sie uns nicht reinziehen. Nein, danke. Aber Herr Sakazaki, diese Sache... Ich reise ab auf der Stelle. Mit Kimiko und unserem Sohn. Sie sind nicht mehr ganz bei Trost. Kimiko! Kimiko! Überstürzen Sie es doch nicht. Und Sie? Sie sind an allem schuld. Eine Geliebte können Sie meinetwegen haben, aber bitteschön woanders. Was haben wir mit Ihrem Ehezwist zu schaffen? Es tut mir leid. Was ist, Jotaro? Pack die Sachen. Wir reisen ab. Ist was passiert? Und ob? Diese Frau Takashina ist umgebracht worden. Von Minako. Direkt neben deinem Zimmer. Und du hast mal wieder nichts mitbekommen. Und damit die Polizei nichts merkt, haben sie die Leiche beseitigt. Einfach in den See geworfen. Und alle haben mitgemacht. Tut mir leid. Aber das ist wirklich verrückt. Ihr seid alle total verrückt. Sie haben ja recht. Ja, natürlich habe ich recht. Das baden Sie alleine aus. Lassen Sie mich noch etwas erklären. Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Darf ich mit ihm reden? Sie bleiben hier. Sie machen sonst noch alles kaputt. Na gut. Dann ist wohl alles vorbei. Ah, verdammt. Was hast du? Mein Rücken schmerzt furchtbar, obwohl ich nicht arbeite. Ist wohl der Stress. Soll ich dich massieren? Nein, schon gut. Was, Fujima? Wovon redest du? Mir brauchst du nichts vorzumachen. Fujima hat mir vorhin alles gestanden. Was denn? Ich habe neulich mal Kleingeld gesucht. Und da habe ich in deiner Tasche ein Kondom gefunden. Du hast es also gesehen. Du versuchst nicht mal, dich herauszureden. Gibst zu, dass du ein Verhältnis mit diesem Fujima hast? Ich habe kein Verhältnis mit ihm. So hat es sich aber angehört. Dann frag ihn, ob er mit mir geschlafen hat. Wer sonst? Ach, Männer sind komisch. Steigen andauernd mit anderen ins Bett. Aber wenn die eigene Frau es versucht, regen sie sich auf. Ich rege mich nicht auf, ich frage nur. Ich habe dich nicht betrogen. Aber du warst bereit, es zu tun. Und ich frage dich, mit wem? Ich weiß es nicht. Mit anderen Worten, egal mit wem. Nur um mich zu verletzen. Dich verletzen? Nein, nein, das wäre sinnlos. Ich war bereit, mich zu trennen, wenn es soweit wäre. Ach, wie reizend. Du willst mich doch sowieso loswerden. Sogar Shota hat das gemerkt. Er leidet darunter. Und bevor er zu sehr leidet, bin ich lieber wieder alleinerziehende Mutter. Wenn das so ist, warum hast du sie umgebracht? Für Shota. Für Shota? Herr Sakazaki... Ich dachte, Sie wollten abreisen. Ich muss mich entschuldigen, Herr Namiki. Es tut mir leid, dass ich vorhin so ausfallend war. Herr Sakazaki hat sich dazu entschlossen, sich unserer kleinen Familie anzuschließen. Mir ist im Gespräch mit Herrn Fujima verschiedenes klar geworden. Minako zu decken liegt auch in unserem Interesse. Und wir wollen doch nicht, dass die Polizei sie verhaftet. Minako, verzeihen Sie, denken Sie bitte nicht schlecht von uns. Aber wie könnte ich? So, dann wären wir uns ja alle einig. Bleibt als Einziger, der nicht eingeweiht ist, Herr Tsukumi, aber der war die ganze Zeit mit den Kindern zusammen. Da wir alle eine Version haben, wird die Polizei uns nicht verdächtigen. Selbst wenn sie dahinter kommen sollte, dass Herr Namikis Geliebte uns an einem schönen Tag im Sommer einen Besuch abgestattet hat. Meine Finger weg! Du spielst bestimmt schon eine halbe Stunde. Du kriegst ihn, wenn ich fertig bin. Streber! Depp! Papa, du hast ein Tier auf dem Rücken. Hm? Was ist das? Nimmst du es runter? Was ist das denn für ein Tier? Hm. Groß und schwarz. Hoffentlich keine Kakerlake. Ein Hirschkäfer, glaube ich. Tut dir dein Rücken noch weh? Ja, ziemlich. Such dir später keinen Job, bei dem du immer sitzen musst. Aber ich will Zeichner werden, wie du. Überleg's dir nochmal. Darf ich jetzt? Hier, nimm's halt. Danke, du Volltrottel. Sag, wann hast du dieses Bild von Herrn Sekitanis Auto gemalt? Ach das? Na, vorgestern. Vorgestern? Frau Sekitani hat es gefallen. Mir gefällt es auch. Wo warst du mit Herrn Fujima? Mit Fujima? Ihr seid doch weggefahren. Ach so, ja. Wir haben einen Grillplatz ausgekundschaftet für den letzten Tag. Und wo grillen wir? Ich denke, am See. Am See? Und dafür seid ihr stundenlang herumgefahren? Wir haben keinen besseren Platz finden können. Ich mag den See nicht. Hätte ich mir denken können, dass die Kinder nichts lernen, wenn du auf sie aufpasst. Bei mir lernen sie, wie man einen Nachmittag vertrödelt. Kann ich mal deinen Autoschlüssel haben? Wozu? Will was holen. Bitte. Aber komm gleich zurück, Shota, hörst du? Ja, ja. Da du schon mal hier bist, könntest du mich in die Hütte lassen? In die Blockhütte? Wozu denn das? Morgen reisen wir alle ab. Da will ich mir doch wenigstens einmal angesehen haben, wo Shota die ganze Zeit gelernt hat. Die Kinder sind alle sehr aggressiv. Kannst du dir das erklären? Sie sind traurig, dass die Ferien vorbei sind. Und? Was willst du in der Hütte? Hab ich doch schon gesagt. Was Shota tut und wo er lernt, war dir doch bislang Schnuppe. Und warum interessierst du dich so sehr für das, was ich tue? Haben wir den ganzen Vorfall nicht fleißig vertuscht? Und habe ich nicht ohne zu mucken mitgemacht? Was willst du mehr? Ich wünschte, du würdest zu uns halten. Was ist das für ein Prospekt? Der von der Shubungan-Mittelschule. Das ist also die Schule, auf die Sie alle unbedingt kommen wollen. Und das sind wohl die Angestellten dieser Schule, nicht? Du willst nicht mit mir reden, also gehe ich wieder zu den anderen. Minako! Hast du sie wirklich umgebracht? Du hast die Leiche doch gesehen. Die Leiche habe ich gesehen, aber ich will wissen, ob du Eriko umgebracht hast. Ja, ich habe deine teure Geliebte auf dem Gewissen. Es fällt dir vielleicht schwer, es zu glauben, aber es ist so. Noch was? Oh, wow! Der war gut. Gefällt dir das Feuerwerk nicht, Shota? Doch schon. Ganz okay. Was ist mit dir? Du siehst traurig aus. Schon seit Tagen. Du auch, Papa. Ist das nicht ein brillanter Abschluss unseres kleinen Ausflugs? Was meinen Sie, Herr Namiki? Sehr schön. Doch. So, Kinder, das war's. Abmarsch. Oh, schon? Es ist doch erst 9 Uhr. Schade. Und heute ist der letzte Abend. Oh, bitte. Keine Widerrede. Na los. Einen Moment, Herr Tsukumi. Ich möchte Sie und die anderen gleich sprechen. Aber bringen Sie ruhig erst die Kinder zur Hütte. Das muss jetzt sein? Das muss jetzt sein. Nun, was wollen Sie uns erzählen? Nicht ich werde etwas erzählen, sondern Sie. Nämlich, was sich hier vor 2 Tagen zugetragen hat. Was möchten Sie denn wissen? Die Wahrheit. Und wenn Sie es vorziehen zu schweigen, werde ich augenblicklich die Polizei rufen. Oh, die Wahrheit. Die Polizei. Klingt ja wie im Film. Aber bitte sprechen wir uns aus. Herrn Tsukumi sollten wir allerdings nicht in unsere Familienangelegenheit verwickeln. Doch, denn Herr Tsukumi ist der Schlüssel zu dieser ganzen Familienangelegenheit. Wie meinen Sie denn das? Welche... Herr Tsukumi! Was hat Eriko zu Ihnen gesagt? Oder vielleicht nicht nur gesagt? Womit hat sie Ihnen gedroht? Gedroht? Mir? Jemanden, den sie nie zuvor gesehen hat? Oh, sie kannte sie recht gut. Hier. Schauen Sie nur. Diese Fotos habe ich in Ihrem Gepäck gefunden. Sie hat mich bespitzelt. In Ihrem Auftrag. Ich habe Sie gebeten, Minako zu folgen, weil ich wissen wollte, mit wem meine Frau eine Affäre hat. Du bist wirklich krank. Und dabei sind Sie ihr ins Netz gegangen. Warum belästigen Sie uns mit diesen indiskreten Aufnahmen? Das ist der Prospekt der Shubunkan-Mittelschule. Vergleichen Sie. Hier sind die Angestellten dieser Schule zu sehen. Nicht das Kollegium, die Angestellten. 2 dieser Angestellten finden Sie hier auf diesem Foto im vertraulichen Gespräch mit Herrn Tsukumi. Hier vor diesem Restaurant oder mit Minako, mit Herrn und Frau Sekitani. Herr Fujima ist natürlich auch vor Ort. Na und? Wir müssen uns doch über die Schule informieren, auf die unsere Kinder gehen sollen. In Parks? In Hinterzimmern von Restaurants? In Hotels? Eriko stieß durch Zufall auf ihre Verbindungen mit den Angestellten dieser Schule und auf das Hintertürchen, das dort Kindern geöffnet wird, die, nun ja, nicht so ganz begabt sind. Und mit dieser Information hat sie sie erpresst. Und sie haben überlegt, wie sie diese für sie unliebsame, ja gefährliche Person namens Eriko Takashina aus dem Weg räumen könnten. Aber ich habe sie doch nicht umgebracht. Tsukumi, nicht doch. Sie wissen also, dass Eriko ermordet wurde, Herr Tsukumi? Und dabei hieß es immer, Sie hätten nicht den Schimmer einer Ahnung. Ich weiß nicht. Das glaube ich Ihnen sogar. Minako war es aber auch nicht. Wie können Sie da so sicher sein? Ganz einfach. Hier ist keiner mit dem anderen verwandt. Und doch waren alle sofort bereit, Minako zu helfen. Nur Herr Sakazaki hat sich zunächst richtig verhalten. Er wollte nicht hineingezogen werden. Wir machen doch jetzt mit. Das ist umso merkwürdiger. Erst regen Sie sich furchtbar auf und dann stellen Sie sich mir nichts, dir nichts auf unsere Seite. Warum? Schauen Sie, Shota hat am Nachmittag des Tages, an dem Eriko sterben musste, dieses schöne Bild von Herrn Fujimas Ferienhaus gemalt. Hier erkennen Sie deutlich Herrn Sekitanis Kombi mit dem Kühler zur Hauswand. Als wir die Leiche hineingelegt haben, stand er aber mit dem Kühler zum Weg. Was beweist das? Das beweist, dass der Wagen noch am selben Abend benutzt wurde. Und zwar, um die Leiche zum Haus zu schaffen, damit es so aussieht, als wäre Eriko in Minakos Zimmer erschlagen worden. Frau Sakazaki hätte schon sehr tief schlafen müssen, um diesen Lärm nicht zu hören. Aber war ich nicht an dem Abend unterwegs, Yasuko? Ich weiß nicht mehr. Nötigen Sie Ihre Frau nicht zu einer Lüge, Herr Sekitani. Es ist genug gelogen worden. Eriko bestellte mich ins Lakeside, um mich über ihr Treffen mit Herrn Tsukumi zu informieren. Aber Herr Tsukumi wurde aufgehalten. Irgendjemand hatte einen seiner Schuhe versteckt. Ich sag's ihm, ja? Minako, ist das in Ordnung? Wenn alle einverstanden sind. Wer, glauben Sie, ist der Täter? Das will ich von Ihnen hören. Ich muss wissen, auf was Sie gefasst sind. Sonst ist das Erklären schwierig. Wenn Minako sie nicht umgebracht hat, bedeutet das, dass sie jemanden deckt. Es könnte der Mann sein, mit dem sie eine Affäre hat. Aber in diesem Fall würden sie sich wohl kaum alle zur Mithilfe bereit finden. Wen wollen sie decken? Ich kann mir nur denken, dass es jemand ist, der sich nicht in diesem Raum befindet. Richtig. Der Mörder ist ein Kind. Wessen Kind? Wir sollten Ihnen erstmal erklären, wie sich alles abgespielt hat. Es gibt tatsächlich eine Hintertür zur Shubungan-Mittelschule. Auf den Fotos hier sehen Sie unter anderem den Zuständigen für die Prüfungsaufgaben. Sie bestechen ihn? Ja. Wie viel? Es ist nicht nur Geld. Muss das wirklich sein? Was noch? Wenn Sie durchfallen, wäre doch die ganze Lernerei umsonst gewesen. Was noch? Minako! Die Mütter haben sich diesen Angestellten angeboten, damit sie die Prüfungsaufgaben herausrücken. Zur Besiegelung des Vertrages gewissermaßen. Auf Vermittlung von Herrn Tsukumi? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Gezwungen wurde niemand. Du auch? Noch nicht. Aber du warst bereit dazu. Deshalb das Konto um. Ihr seid übergeschnappt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir leben für unsere Kinder. Wir wollen, dass sie nach oben kommen. Das kann er nicht verstehen. Shota ist nicht sein Kind. Na, immerhin haben Ihre Kinder die Lektion begriffen. Und eines der Kinder hat sie sogar besonders ernst genommen. Welches? Wir wissen es nicht. Sie wissen es nicht? Ich sollte Frau Takashina an der Eiche treffen. Der Täter muss unser Gespräch belauscht haben. Er wusste, dass sie eine ernste Gefahr darstellt. An der Eiche ist sie hinterrücks mit einem Stein erschlagen worden. Es sind Spuren von Sportschuhen zu sehen. Kindergröße. Aber alle unsere Kinder tragen diese Schuhe. Jedes könnte es gewesen sein. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist. Dass Eriko uns auf die Schliche gekommen ist, war für uns eine Frage auf Leben und Tod. Hätte ich gewusst, dass sie alles weiß, hätte ich selbst gewünscht, dass sie tot umfällt. Und ich kann nicht ausschließen, dass Shota vielleicht genau das gedacht hat. Shota? Wie kommst du darauf, dass Shota zu so etwas in der Lage ist? Ich verstehe das alles nicht. Wenn das eigene Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% einen Menschen getötet hat, sollte man doch erst einmal feststellen, ob es wirklich der Täter ist, bevor man das Risiko auf sich nimmt, Mittäter zu werden. Wenn sich herausstellte, dass es das eigene Kind nicht war, würde niemand mehr dem Mörder helfen. Nur weil wir es nicht wissen, können wir zusammenhalten. Es tut mir leid, Aber mir passt dieses idiotische Familienkomplott nicht. Nur wenn wir eisern zusammenhalten, können wir es schaffen. Was ist nun, Herr Namiki? Tun Sie, was Sie für richtig halten. Wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Sie entscheiden. Chunsu, bitte. Ich bitte dich. Ich gehe zur Polizei. Da kann man nichts machen. Sie entschuldigen mich. Naoto, ist Shota bei dir? Er ist da drüben. Soll ich ihn rufen? Ja, bitte. Fährst du heute Abend schon, Papa? Hast du diese Holzstäbe an meinem Sitz angebracht? Passen sie? Perfekt. Sitzen perfekt am Rücken und drücken die richtigen Punkte. Massage während der Fahrt. Dir tut doch immer der Rücken weh. Ich habe heute Nachmittag deine Größe gemessen. Als mir das Tier über den Rücken gekrochen ist. Ja. Lass dich umarmen. So, nun geh wieder zu den anderen. Wir fahren doch morgen zusammen zurück, oder? Nicht getrennt, oder? Ich bleibe bei euch, Shota. Bei dir und Mama. Und die andere Frau? Die andere Frau? Was weißt du über die andere Frau? Ich... Shota, es gibt keine andere Frau mehr. Lass uns alles vergessen. Ja, Papa. Mord am See von Keigo Higashino, aus dem Japanischen von Katja Bussen. Bearbeitung Stefan Ripplinger. Schunzke Maximilian Hillbrand. Minako Michaela Breit. Fujima Michael Evers. Takashina Claudia Mischke. Tsukumi Hans-Jörg Krumpholz. In weiteren Rollen Therese Helmer, Volker Risch, Eva Spott, Juan Carlos Lopez, Esther Hausmann, Jörn Knebel, Max von der Gröben, Moritz Riewoldt und Malte Selke. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer, Jeanette Wirz-Fabian und Werner Jäger. Regieassistenz Ariane Kessisoglu. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Götz Schmedes.